herzlich willkommen zum Uncast Episode 546. Lasst uns 2021 technisch moderner werden. Was ein Titel! Mann! Naja, der andere war ja kurz, ne? Letzte Woche, aber egal, was soll's, ne? Ja, Videochat zum Jahreswechsel, das empfehle ich euch mal, ne? Line ist vorbereitet für euer Meeting zum Jahresende. Und tatsächlich heißt diese Funktion auch Meeting. Gibt es schon etwas länger. Aber Line ist gut darauf vorbereitet. Über 200 Leute können gleichzeitig hier in einer Gruppe Videochat machen. Tatsächlich. Ja. Dabei gibt es einige gute Funktionen, um das so zu moderieren. Für einen selbst allerdings. Ja, dass man nicht total überladen wird von solchen Leuten, weil 200 ist doch ein bisschen viel. Aber es geht ja auch in kleinere Runden, 4, 5, 6 Leute, ja, oder weniger. Auf jeden Fall cool per Videochat in Kontakt bleiben zum Jahreswechsel wird dieses Jahr umso wichtiger werden, denke ich, für viele Leute. Es gibt jetzt auch eine Funktion, auch das schon einige Monate verfügbar. Ihr könnt jetzt jemanden zu eurem Videochat in der Gruppe per URL einladen. Ja, also einfach dem die URL schicken und der kann dann auch über einen Browser dann bei euch in den Gruppenchat bei Line reingehen, Videochat, und dort dann eben euch unterhalten, nerven, sprechen oder wie auch immer. Ja. Also mit dem Line Messenger seid ihr gewappnet für das kommende System. Warum empfehle ich hier ausgerechnet jetzt so vehement das Line zum Jahreswechsel? Weil Line normalerweise es schafft, trotz dem, naja, sagen wir mal, Riesenhype, der in Japan ist. Ich habe es ja schon mal gesagt, also 74% der Bevölkerung, also nicht nur der Smartphone-Besitzer, sondern der gesamten Bevölkerung in Japan hat Line. In vielen anderen asiatischen Ländern ist Line auch ziemlich stark und die haben damit große Erfahrung, denn Achtung, Ironie, ja, Sarkasmus, wenn ihr mal dran denkt, die Japaner nutzen Videochat tatsächlich. Ja, schon seit Jahren, auch ohne Corona, zum Jahreswechsel und überhaupt. Ja, ist ja nicht so wie in Deutschland. Also, und deswegen haben die eine große Erfahrung damit und das Ding läuft. Ob es dann auch wirklich bei euch läuft, das wird sich dann, wird auch von eurem Internetprovider abhängen. Ja, tja, da können wir halt nicht zum japanischen Anbieter gehen, sondern da sind wir auf unsere Anbieter angewiesen und da kann es schon eng werden, denke ich, dieses Jahr. Also startet euren Videochat früh genug oder, naja, das hätte ich jetzt nicht sollen sagen. Probiert es einfach mal, vielleicht klappt es ja. Auf jeden Fall habt ihr die besten Möglichkeiten über Line, denn dort sind die Server definitiv geeignet für einen riesigen Ansturm und Line erwartet dieses Jahr auch einen richtigen großen Ansturm. Einige andere Anbieter pennen noch. Und die werden dann auch wohl am Jahresende nicht so viel Spaß bringen. Tja, normalerweise kommt ja immer so ein Rückblick, ne? Das ist ja die letzte Folge im Jahr 2020 und da gibt es normalerweise einen Rückblick. Aber ich habe schon einen Rückblick von der Rios Wochensicht gemacht und die im Uncast, den Rückblick spare ich mir. Denn ich kann es kurz zusammenfassen. Gan, gan, gan, your way. Okay? Mehr gab es eigentlich, also your way war dieses Jahr auf jeden Fall das, was die Folgen hier überschattet hat. Aus vielerlei Hinsicht. Zum einen durch eben diese, ungerechte Behandlung, die Huawei erfährt, aber auch durch das, dass sie die einzigen sind, die noch ein aufregendes, interessantes, neues Ding rausbringen. Zwar wohl ja eher gezwungen, gezwungenermaßen, aber was bei Android wirklich letztes Jahr interessant war, war alles von Huawei initiiert worden, nämlich die angehende neue Plattform HMS ist ja etabliert worden in 2020 und wird sukzessive ausgebaut. Jetzt noch kurz vor dem neuen Jahr gab es ja auch jetzt die Beta von dem Harmony OS, was eben dann letztendlich Android auf Huawei-Geräten ablösen wird. Wobei ich bin immer noch, wie gesagt, hier mit dieser mit dem Ausdruck nicht ganz einverstanden, weil, wie es jetzt auch sich gezeigt hat, dieses Harmony OS basiert natürlich auf Android. Klar. Also das heißt, eine Kompatibilität ist vorhanden. Von daher ist es nicht Harmony OS oder Android, sondern Android mit Harmony OS. Ja, wenn man so will. Man kann natürlich auch sagen, egal, ist was anderes, weil die Google Mobile Services nicht drauf laufen und so weiter. So wie es ja auch bei Fire OS bei Amazon ist. Aber Haarspalterei jedenfalls ist das das einzig aufregende Neue. Wobei eben auch hier diese Euphorie ein bisschen gedämpft wurde durch die extrem hohen Hardwarepreise, die Huawei in den letzten, oder schon eigentlich schon das ganze letzte Jahr über für ihre Geräte fordert. Und der andere Rest von interessanten Sachen war eben Honor, was ja 2020 ein Teil von Huawei war. Honor gehörte zu Huawei. Jetzt haben die sich abgespaltet, wurden gekauft durch ein Konsortium, durch ein chinesisches und sind jetzt quasi getrennt. Laut Huawei auch komplett ganz getrennt und fertig. Und zwar ist es da noch ein bisschen zu früh vor Euphorie, ja, aber man fragt sich natürlich schon, was ist jetzt los bei Huawei? Bei Honor, die haben große Pläne für 2021. Aber was dann davon realisiert wird, das ist halt noch ein großes Fragezeichen versehen, denn eine Untermarke, die ganze Zeit zu einer großen Firma gehörte, wird jetzt abgespaltet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da alles gleich voll anläuft, sondern da muss es sicherlich noch einiges an Übergangszeit geben, bis da dann was definitiv anderes oder größeres herauskommt. Ja, und der Rest war größtenteils 2020 Langeweile in Android-Land. Ja, das ist wirklich sehr, sehr traurig. Auch Google konnte dieses Jahr meistens nur Schlagzeilen machen, wenn sie gerade wieder Dienste eingestellt haben und gestrichen haben. Da war vieles drauf. Google Play Music, die Einstellung wurde ja bekannt gegeben und alles auf YouTube Music gemünzt. Viele kleinere Projekte wurden eingestellt von Google und zuletzt sogar auch noch der Fotospeicher, der kostenlose im High-Quality-Modus, was ja nicht der Originalmodus ist, aber selbst dieser komprimierte Modus ist jetzt nicht mehr kostenfrei, sondern wird an das Kontingent angerechnet, das man eben hat bei Google Drive und auch Google Drive, Mail und eben Fotos. Wenn man es nicht nutzt, wird es gelöscht, also passt auf. Ihr seht also, es ist eher negativ bei Google gelaufen, wenn es um Neuigkeiten geht. Und das ist natürlich schlecht. Ja, ich habe zwar so das Gefühl, dass ich ein großes Ding noch vergessen habe, leider auch negativ bei Google, aber naja, ist Spiel im Kontext nicht entgegen. Ja, also das heißt, es bleibt so, Langeweile pur statt Innovation gab es dieses Jahr von Google leider nur Stillstand und Resignation. Ja, mehr kann man nicht sagen. Zudem kam eben auch noch dazu, dass Google ja Opfer der US-Regierung wurde hinsichtlich Huawei, sodass die gerne zwar mit Huawei Geschäfte machen würden, aber nicht dürfen. Und von daher ist bei mir 2020 das komplette Google Universe sozusagen umgewandelt worden. Ja, und diese Umwandlung ist nahezu abgeschlossen. Ich habe keinen produktiven Dienst mehr bei Google, den ich nutze. Es sind noch ein paar Fetzen übrig geblieben, so ein paar Shared-Alben, wo ich mit anderen Leuten teile oder wo die anderen Leute mit mir geteilt haben. Da läuft zum Beispiel noch einiges über Fotos. Gmail, klar, die alte Adresse möchte ich natürlich nicht verlieren. Da habe ich dann eine Weiterleitung eingesetzt. Ja. Und da muss ich nur aufpassen, dass ich mich da auch mal alle Jahr mal einlogge. Sonst ist der Account auch noch weg. Ja, und das ist eben der traurige Schluss von dem Abenteuer Google bei mir. Ich möchte nicht ausschließen, dass das ruckzuck auch wieder anders aussehen kann. Ja, aber da muss eben viel, viel passieren. Und ich bin da nicht ganz so, naja, sagen wir mal, hüpffreudig, was das angeht. Ich habe kein Problem damit, aber so da müssen die schon einiges tun, dass ich da wieder Vertrauen fasse. So schnell geht das eben nicht mehr. Ja, jetzt könnte ich natürlich euch noch erzählen, wie das bei anderen Firmen ausgesehen hat. Ich war auch schon mal bei Apple, ja, also noch vor dem iPhone, ja, und bin da auch gewechselt und das war's. Und ich meine, bei mir, ich sehe momentan Google auf dem Weg, zu einem Apple 2.0 zu werden. Wobei, ehrlich gesagt, in den letzten 2 Jahren hat Apple manchmal schon wieder Pluspunkte gesammelt. Zwar haben sie es bei einigen Dingen schon wieder dann negiert, das Ganze. Es ist eine schwierige Sache, aber genau das ist es, was ich meine. Der Kurswechsel bei Apple, finde ich, ist langsam aber sicher in die Wege geleitet. Das heißt, die sind dabei, sich wieder ein bisschen zu verbessern. Ja. Aber da braucht es noch viel, um mich zu überzeugen. Und Google ist momentan eher auf dem Weg, dass sie eben immer weiter sich von mir und meinen Ansichten sozusagen entfernen. Das ist nun leider ein großes Problem. Aber vielleicht gibt es Hoffnung, werde ich gleich noch was sagen in den News für diese Woche. Tja, dann gab es noch, oder gibt es jetzt noch was anderes, wer die App Ravenhill, also das Spiel kennt, ja, der wird am 31.12. das letzte Mal das Spiel starten können, dann ist es eingestellt. Warum? Vermutlich der Publisher macht zu wenig Geld damit. Ja, und das ist natürlich auch ein Fluch von diesen Free-to-Play-Games. Wenn ein Spiel nicht viel einbringt, dann wird es eben auf Tisch gemacht. Ravenhill war am Anfang sehr, sehr gut, war dann aber immer weiter zu einer richtigen, nervigen, sagen wir mal, ich weiß nicht, Spam wär schlecht ausgedrückt, war es nicht. Nerviger Kauf Anrege-App geworden. Ja, also wenn man sich da eingeloggt hat, sind erstmal 5, 6 verschiedene Anzeigen aufgegangen, die man alle wegdrücken musste. Das passierte auch noch während dem Spiel, einfach so mal im Game, ja. Anzeigen, die eben, ja, Sonderpaket 1, ne, kaufen jetzt, wunderbar, ja. Nein, will ich nicht. Bist du sicher, das ist nur ein einmaliges Angebot? Ja, ich bin sicher, dieses einmalige Angebot kam dann alle 2 Stunden, ja, auf den Schirm und jeden Tag eigentlich dann ein paar Mal zu sehen, also für so einmalig. Aber da hat man schon gemerkt, oh, die Entwickler haben da wohl Schwierigkeiten, hier Geld zu verdienen und versuchen jetzt mit allen möglichen Tricks hier die Leute dazu zu bewegen, etwas zu kaufen. Und zum Schluss gab es dann auch richtig gemeine Sachen, wo man diese Bestätigungsbuttons so gelegt hat und nochmal eine zusätzliche Abfrage zur Zusatzabfrage gemacht hat. Und wenn man da drauf geklickt hat, dann hat man eben von seinen Münzen ausgegeben. Ja. Das heißt, man konnte da ja kostenlos Münzen quasi sich verdienen im Spiel, aber die waren oft schnell weg, weil man aus Versehen einfach dort nochmal draufgeklickt hat an diese Stelle, wo man sonst eben klickt für nicht, also nicht einverstanden zu sein. Es ist wirklich traurig gewesen. Trotzdem war das Spiel gut und es hat bis heute treue Fans, aber man sieht eben, dass das nicht reicht für solche Free-to-Play-Games. Da muss auch irgendjemand muss Geld fließen lassen. Ja, das ist immer so. Deswegen, Ravenhill wird am 31.12. abgeschaltet oder am 01.01.2021 abgeschaltet und dann war es das mit dem Spiel, ist nicht mehr zu nutzen. Gut, ich habe so viele andere Spiele drauf, die mittlerweile auch Ravenhill den Rang abgelaufen haben. Eins davon wird am Ende der Sendung auch noch App des Jahres werden. Ja. Und App der Woche gibt es natürlich auch noch. Ja, genau. Jo, dann würde ich mal sagen, ich spare mir weiteres Schwelgen in 2020, was den Uncast betrifft, und komme gleich mal zu den Neuigkeiten für diesen Monat. Der größte Smartphone-Chip-Produzent ist, na, wisst ihr es? Nein, nicht Qualcomm. Nein, nicht Apple. Schon mal gar nicht. Auch nicht Samsung. Nein, der größte Smartphone-Chip-Produzent ist MediaTek. So sieht das aus. MediaTek hat riesige Schritte 2020 gemacht und schickt sich jetzt auch im High-End-Markt an, 2021 bedeutend zu werden. Das ist sehr, sehr interessant. Aber mit den vielen Low-Budget- und Mid-Range-Prozessoren und Chipsets hat eben MediaTek sich den Markt gesichert und tatsächlich das größte Chip-Hersteller ist tatsächlich MediaTek. Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn auch, wie gesagt, MediaTek noch einiges in den High-End-Prozessoren machen muss. Da müssen die noch einiges reinstecken. Ich glaube aber, dass MediaTek 2021 ein wahrhaft blühendes Jahr vor sich hat und hier durchaus seine Grundlagen legen kann, um auch im High-End-Bereich möglicherweise bald zum Marktführer zu werden und Qualcomm abzulösen. Ja, so schnell kann das auch gehen. Ja, viele chinesische Firmen unterstützen jetzt auch MediaTek vehement, weil die ja gesehen haben, dass mit amerikanischen Firmen eigentlich nicht viel anzufangen ist mehr, sind keine vertrauenswürdigen Partner mehr. Und deswegen ist dort natürlich auch die Nachfrage extrem gestiegen. Nichtsdestotrotz sind momentan eben die High-End-Geräte trotzdem alle noch mit Snapdragon-Prozessoren ausgestattet. Und deswegen wird es wohl 2021 noch knapp werden, denke ich mal. Aber 2022 könnte dann das Jahr sein, wo die Marktführerschaft auch im High-End-Bereich übernommen wird. Aber 2021, da müssen auf jeden Fall die Grundlagen dafür gelegt sein. Viel Arbeit wird es werden für MediaTek. Und die müssen auch viele Hürden überwinden, aber ich traue denen das wirklich zu, dass sie das auch durchaus schaffen. Ein Chipsatz beispielsweise ist ja schon auf dem Markt, wo sehr viele Hoffnungen darin gesetzt werden, nämlich der MediaTek 6-Nanometer-Chip mit A78-Kernen, der bis zu 3,2 GHz getaktet werden kann. Und das würde diesen Prozessor zum zurzeit schnellsten Prozessor auf dem Markt machen. Aber er ist ja auch noch nicht draußen. Das ist genau ein Problem. Und bis der raus ist, wird sich zeigen, wie die Konkurrenz dann reagiert hat. Das haben wir schon von den Kirin-Prozessoren mal gesehen. Da war das ja auch so. Zuerst waren die deutlich unterlegen den Qualcomm-Chips. Dann haben die sich rangetastet. Dann waren sie ebenbürtig. Und dann waren auf einmal die Kirin-Chips deutlich vor den Qualcomm-Prozessoren. Ja, und dann kam die USA und hat der Traum von einem neuen Kirin-Chip zunichte gemacht. Aber man sieht ganz klar, der Trend ist momentan da und MediaTek ist auf dem aufsteigenden Ast. Gibt es das? Es gibt einen absteigenden Ast, gibt es einen aufsteigenden Ast? Auf jeden Fall auf dem Weg nach oben sind die. Ich finde es faszinierend. Aber noch faszinierender finde ich, wie Firmen immer wieder Apple folgen wollen. Vor allem, wenn es ihnen in die Karten spielt. Ja. So ist zum Beispiel das Xiaomi Mi 11, das herauskommen wird, wird ohne Ladegerät ausgeliefert. So, und jetzt kommt der interessante Knackpunkt. Das Mi 11 ist ja bekannt für das besonders schnelle Laden, das natürlich auch ein spezielles Netzteil braucht. Das dürft ihr euch jetzt kaufen. Und als Vorwand wird eben genommen, weil man will ja Apples Beispiel folgen, ja, und auch die Müllbelastung reduzieren. Und deswegen wegen Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Ja, das ist offiziell der Grund für den Schritt. Dass die sich dabei eine goldene Nase verdienen an den Spezialnetzteilen, die gebraucht wird, damit auch wirklich diese neue Ladegeschwindigkeit auch erreicht werden kann. Ja. Das steht wieder auf einem anderen Blatt. Ja, ihr könnt mit alten Standardnetzteilen könnt ihr auch laden, aber eben bei weitem nicht so schnell, wie das eben hier in der Werbung suggeriert wird. Und das soll ja auch ein großes Plus sein. Ja, also die Netzteile bei Xiaomi haben bis zu 120 Watt und das ist weit davon entfernt bei den kleinen Netzteilen oder Standard-Ladegeräten. Selbst die an die 3 Ampere bringen, weil dort auch noch andere Ladeströme genutzt werden müssen, beziehungsweise andere Voltzahlen. Ja, genau. Also ist es schon nicht ganz so einfach und von daher bleibt eine Tatsache, dass ihr ein Telefon wollt und wenn ihr alle Funktionen ausnutzen wollt, braucht ihr eben auch ein neues Ladenetzteil, das ihr jetzt separat kaufen dürft. Super. Naja, also es wird ja immer alles von Firmen so hingedreht, dass man aus jeder Anweisung oder jeder Beschluss, der gemacht wird, so hindreht, dass es ja auch, naja, besonders gut ist für die Leute und für die Umwelt vor allem. Letztendlich wird es nur dann gemacht, wenn es auch für die Kasse gut ist. Sonst ist das Gejammer groß. Ich habe ja eben schon mal gesprochen drüber, über das aufregende Neue von Huawei, ja, das neue System HMS. Ja. Da müsste ja auch eine Freude aufkommen, wenn man sieht, okay, es gibt jetzt Alternativen zu dem Android. Ja, finde ich super. Aber das Problem ist, dass das wohl nur eine Alternative ist für, tja, genau, ihr sagt's, Huawei-Geräte. Ja, und Huawei, habe ich eben ja gesagt, die Preise ziehen an, die gehen ins Unendliche im Moment. aus verschiedenen Gründen, aber das heißt auch, dass man sich schon wieder entscheiden muss für eine Firma. Ja, und wohin das geführt hat, hab ich ja auch bei Google gesehen. Wobei, ich kann es noch nicht ganz so vergleichen. Google hat sehr viele Jahre lang sehr gute und sehr fortschrittliche Innovationen gemacht. Ja, von daher war das alles super gut. Das muss Huawei erst noch zeigen, dass sie das drauf haben. Vor allem über so viele Jahre. Das wird sich erst noch zeigen. Und da wird Huawei noch einiges im Haus stehen. Man sieht es ja an Google, wie das, was das alles kostet, das Unternehmen, wie schwierig da alles zu vermarkten ist und so weiter und so weiter. Aber es lässt hoffen. Nur es gibt noch eine andere Schiene, eine andere Chance, sich sowohl von Google als auch von Huawei loszusagen, ja, mit so alternativen OSs, beispielsweise mit Replicant. Und da gab es die Woche über einen Eintrag bei der Free Software Foundation. Ja, man sollte doch Replicant unterstützen. Ja. Die Leute brauchen zur Entwicklung weitere Ressourcen. Das steht fest. Denn die arbeiten an sehr vielen Ecken und Enden, beispielsweise um das Android WebView zu ersetzen. Ja, denn das ist ein wichtiger Bestandteil von diesem Android-System, der momentan aber auf Chrome basiert. Das wollen die natürlich nicht gutheißen und unterstützen auch noch. Deswegen arbeiten die an einem WebView auf Firefox-Basis, also auf dem System, das eben Firefox nutzt. Und das braucht alles viele Ressourcen. Nicht nur das, so viele Sachen. Die wollen das auch auf mehr Handys anpassen, sodass immer mehr Handys auch dieses Replicant installieren können. Denn das ist ja auch eines der großen Probleme. Wo kann man dann diese Systeme nutzen? Bisher war es meistens so, dass ältere Geräte mit Leistungsdaten, wo mir die Tränen kommen, ja, da konnte man dann das installieren und, ja, sagen wir mal, so wie es ist, zum Test mal probieren. Ja. Aber Replicant soll auch irgendwann mal richtig einsetzbar sein und auch auf mehr und besseren Smartphones laufen. Und dafür arbeiten die Entwickler jetzt brauchen da auch Ressourcen, denn das alles ist eben sehr zeit- und auch kostenintensiv. Man kann eben ein Smartphone OS nicht einfach so machen. Da müssen selbst bei den Open Source Geschichten müssen halt auch verschiedene, für die verschiedenen Netzwerke eben Dinge berücksichtigt werden. Es ist nicht so einfach. Das ist eben kein Betriebssystem wie auf einem normalen Computer. Da sieht man ja an Linux. Ja. Da geht es relativ in Anführungszeichen easy. Wer allerdings schon mal eine eigene Distribution zusammengestellt hat, weiß, das ist alles andere als leicht. Ja. Aber im Gegensatz zu einem Smartphone OS ist es leicht. Wirklich leicht. Und das ist eben genau der Knackpunkt. Deswegen, wenn ihr eine weitere Plattform vielleicht unterstützen wollt, Replicant hat jedenfalls sehr gute Ambitionen, meiner Meinung nach. Und ob das was wird, hängt unter anderem eben auch an euch, ob ihr die Plattform unterstützt, ob ihr da mitmacht, auch geldlich mitmacht und ob ihr sie benutzt. Ja. Die Schwierigkeit ist immer, wenn dann eine Version verfügbar ist, macht's einfach so, als ob ihr das tatsächlich nutzt. Also nutzt es einfach. Und dann werdet ihr auch Probleme finden, die ihr einfach gelöst haben müsst. Und das könnt ihr dann auch an das Team rantragen. Es bringt nichts, wenn ihr sagt, naja, okay, das geht ja, ist ja nicht so schlimm. Ich habe ja dafür noch das normale Android-Gerät, das normale Android-Phone oder so. Nein, dann ist es falsch, dann ist das System tot. Ihr müsst alles damit machen können, mit eurem System, was ihr wollt. Ja? Und das müsst ihr dann eben auch an die Entwickler rantragen, was ihr wollt. Gut. Nächster Punkt ist, ach ja, es ist ein OnePlus 8T Concept Phone aufgetaucht mit einem farbwechselnden Rückseite, die auf magnetische Felder reagiert und auch dann mit Gesten beispielsweise steuerbar ist. Ich finde das richtig interessant. Dieses Concept Phone wird nie herauskommen zum Kauf, braucht also gar nicht drauf zu warten. Aber diese Studie, die OnePlus damit gemacht hat, zeigt, dass die sich auf jeden Fall schon mal für diese Technik interessieren. Und wer weiß, vielleicht wird daraus auch dann tatsächlich mal ein funktionierendes Gerät. Auch hier muss ich sagen, bin ich ja froh, dass überhaupt mal wieder irgendwas passiert. Ich fände das richtig gut. Und selbst wenn das nur der Farbwechsel wäre, ja, wenn sich da das magnetische Feld verändert, dass dann der Farbwechsel, ein Farbwechsel stattfindet, alleine das wäre schon eine schöne Sache. Wenn das auch noch funktionell ist, umso besser. Ja. Und damit was gesteuert werden kann beispielsweise, wunderbar. Aber man ist ja schon verzweifelt, ne, damit endlich mal wieder was Neues kommt bei den Smartphones. Also ich meine, sowas wirklich Neues. Aber mal gucken. Ne? Ich glaube, ich muss mir das nächste wirklich holen mit Infrarot-Kamera. Dann habe ich auch mal wieder ein neues Spielzeug, ja, mit dem ich auch was anfangen kann. Cool. Das Vivo X60 ist jetzt auch mit einem offiziellen Erscheinungsdatum versehen worden. Und zwar morgen soll es rauskommen. Am 29. Dezember soll es erscheinen. Über die X60-Reihe habe ich ja letzte Woche schon was gesagt. Wird ein recht gut ausgestattetes Gerät sein in der größten Version. Mit der Professional Edition auf jeden Fall, ja, 12 GB RAM, 256 GB Speicher. Preislich kann ich immer noch nichts sagen zu dem Vivo, aber man darf halt eben erwarten, dass sie deutlich günstiger sind als die Konkurrenz. Und auch da mal gespannt, wie da das Ganze präsentiert wird und ob das auch dann entsprechend hier ist, preis-leistungsmäßig, ja, optisch ein Phone halt, ne? Ein Telefon. Supi. Exynos 2100, da sind neue Benchmarks aufgetaucht und die zeigen einen deutlichen Geschwindigkeitszuwachs gegenüber dem SD888, also dem neuesten Snapdragon. Also Samsung hat nicht geschlafen und ehrlich gesagt, was ist denn eigentlich gewesen mit der Ankündigung, die ja Samsung letztes Jahr gemacht hat, dass die keine Exynos-Prozessoren mehr herstellen wollen? Die haben doch gesagt, die stellen die Chip-Produktion ein von den Exynos. Und jetzt kommt ein neuer Exynos nach dem anderen und sie vermarkten die sogar noch für andere Firmen. Es wird demnächst ein Nicht-Samsung-Handy kommen mit einem Exynos-Prozessor. Also da ist irgendwie, das war doch ein Trick, das war doch eine Finte. Die haben Qualcomm in Sicherheit gewogen und dann haben die die Hammer-Prozessoren rausgehauen. Ja? Weil der Exynos 2100 nimmt dem Snapdragon die Butter vom Brot. Ja, also das ist wirklich eine interessante Sache. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass die so einen schnellen Prozessor rausbringen nach diesen ganzen Ankündigungen und den Problemen, den der letzte Exynos-Prozessor ja gehabt hat gegenüber dem Snapdragon. Da war der deutlich langsamer und die Leute wollten unbedingt den Snapdragon-Prozessor haben. Aber jetzt hier kann ich schon sagen, seid froh, wenn ihr dann die Exynos-Version mit dem Exynos 2100 bekommt. Da geht's offenbar rund. Und das soll wohl auch in der neuen Galaxy S21-Serie schon integriert sein. Ich denke mal, dass es wieder so ist, dass in den USA die Snapdragon-Prozessoren eingesetzt werden und für andere Teile der Welt hauptsächlich die Exynos-Prozessoren. Ganz klar ist das ja eigentlich nie bei den Samsung-Geräten, nur so war es halt bisher immer. Ja, gut, okay, mal sehen. Überraschung, aber wenn das wirklich so ist, dann könnte die auch schnell gelungen sein. Ja, das Xiaomi Mi 11 Pro übrigens, das wird eine Selfie-Kamera haben unter dem Screen. Ich weiß nicht, warum es so lange gedauert hat, aber jetzt ist es endlich gemacht. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was das Problem ist bei den Firmen mit diesem Underscreen, mit dieser Underscreen-Kamera, weil ich sag, die Bildqualität bei diesen Selfie-Shootern sind ja eh, also grottig. Mag sein, dass die Auflösung sich in den letzten Jahren deutlich gesteigert hat, aber das Bild ist verzogen, verzerrt. Also, nee, ne? Also, jedenfalls, da braucht man ja keine High-End-Qualität zu erwarten bei so einer Front-Facing-Kamera. Das muss reichen für simpler Video-Chat und ja, Selfies halt. Kaum einer, wo die Selfies dann auch macht, hat groß mit der Bildqualität zu meckern, sondern höchstens, ob die Augenbrauen richtig sind, ne? Oh, das Make-up könnte ich ein bisschen verbessern und so, ja, also, ja, ne? Oder, oh Mist, ich bin schwer interessiert. Tja, so ist es halt. Von daher denke ich, wird das wohl unproblematische Frage sein, jedenfalls bei mir. Ich fände es ganz gut. Und das wäre sicherlich ein großes Plus bei mir. Front-Facing-Kamera unter dem LCD-Screen, wo also quasi komplett genutzt werden kann. Nur bei Bedarf dann eben dort vielleicht ein schwarzer Punkt eingeblendet wird, damit natürlich hier Anführungszeichen fotografiert werden kann. Ja? Und dann hat sich die Geschichte. Cool. Und sowas soll jedenfalls das Xiaomi Mi 10, Entschuldigung, Mi 11 Pro haben. Das Honor V40 oder vielleicht wird es bei uns auch wieder View heißen, also View 40, vielleicht wird es auch gar nicht rauskommen, ich weiß es noch nicht, ja, das ist halt alles in der Schwebe bei Honor. Die haben jedenfalls jetzt ein super Display wohl verbaut, denn das soll tatsächlich 270 Hertz Bildwiederholfrequenz haben. Nein, nein. Doch, was? Ja, doch, ja, doch, ihr habt richtig gehört. Unglaublich. Ne? Ist das nix? Also, das ist interessant, aber unnütz. Ja. Offenbar soll es dann auch tatsächlich so sein, weil es gibt im Bilder aufgetaucht mit 180 Hertz, ja, und das Bild von V40 und da ist dann mehr. Also konsistentere Fingerbewegung und dort soll es dann eben über 180 Hertz sein. Wie gesagt, 200, bis 270 Hertz wohl gehen. Wahnsinn. Sinnvoll oder nicht sinnvoll? Ich würde mal sagen, das ist ja ungefähr so sinnvoll wie ein 3D-TV-Gerät. Cool, man hat's, man kann sagen, ja, hier, guck mal, ich hab das jetzt der neue Scheiß, ne? Ja, mein Handy hat schnellere Herzfrequenz als deins. Ne? Okay. Das war's. Das wird man nicht brauchen. Jedenfalls nicht in dieser Höhe. Aber okay, gut, wenn's momentan gerade in ist, statt Speicher, ne, hier, wer hat die höchste Herzfrequenz vom Display? Gut, alles klar. Übrigens, nur damit es jetzt keine Missverständnis gibt, ich spreche jetzt hier von der Sampling Rate, also das heißt die Eingabe, ja, nicht die Bildwiederholfrequenz. Ja, das ist wieder eine andere Geschichte. Also die Eingabefrequenz, das Abtasten sozusagen vom Touchscreen. Ja, genau. Der Screen selbst wird wohl 120 Hertz haben, was ja auch schon zu den höchsten zählt, was es momentan gibt. Ja, viele Flaggschiff-Geräte sind noch bei 90 Hertz. Auch, also von daher 120 Hertz Display ist ja auch okay. Auch da ist natürlich die ganz einfach die Frage, braucht man das? bei einer menschlichen Augenwiederholfrequenz von 24 oder 25 Hertz, ja. es sieht schon flüssiger aus, auf jeden Fall. Das merkt man aber mit 60 Hertz. Ob es dann eben zwischen 60 Hertz und 120 Hertz noch einen großen Unterschied gibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich noch kein 120 Hertz Display gesehen habe. Und ich wäre froh, wenn die Software dann wenigstens die Geschwindigkeit schaffen würde. Ja, das wäre sehr, sehr viel wichtiger. Was nützt mir eine 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, wenn das Spiel dank schlechter Programmierung eh nur 30 Frames pro Sekunde schafft? Das ist Mist, okay? Naja. Aber man ist eben jetzt darauf vorbereitet und es scheint auch so, das, was ich letzte Woche gesagt habe, sich zu verdichten, dass es tatsächlich diese gefakte Kameralinse hat, ja, so ein Array wie eine Kameralinse, so rund. Sicherlich ein nettes Gimmick, aber ehrlich gesagt, die anderen technischen Daten wären dann noch interessanter und bis jetzt heißt es, laut Gerüchte, ein Dimensity 1000 plus Chipsatz von MediaTek. Das wäre zumindest mal vom Prozessor her interessant. Viel interessanter wäre allerdings auch der Preis. Und man darf nicht vergessen, dieses Gerät wurde auf jeden Fall noch zusammen mit Huawei entwickelt. Und da ist dann natürlich auch die Frage für die Leute, die unbedingt Google wollen. Gibt es dort Google Services drauf oder nicht? Bisher muss die Antwort lauten nein. Ja, aber letztendlich kann man das nicht genau sagen, denn Verhandlungen gab es offenbar noch nicht. Ist ja eine ganz neue Firma jetzt sozusagen. Die ist meines Wissens nach noch nicht auf der Ban-Liste. Von daher sollte es eigentlich funktionieren. Aber weil das Gerät eben schon so lange quasi komplett entwickelt wurde unter der Huawei-Flagge, da weiß ich nicht genau, ob dieses Gerät jetzt als Huawei-Hardware zählt oder als ganz, ganz, ganz neue Honor-Hardware. Ja, also da müssen wir halt auch warten und da seht ihr auch hier wieder diese Unwägbarkeiten. Ja. Ist denn das jetzt mit oder ohne Google Services, diese Unsicherheiten? Also, ist schon nervig. UMIDIGI, ja, das ist auch so eine Marke wie Ulefone, Ukitel und so, ja, die haben auch interessante, meistens Midrange-Geräte, aber mit ein paar speziellen Funktionen. Und dieses UMIDIGI A9, beziehungsweise A9 Pro, also es geht hier um das UMIDIGI A9, genau. Es gibt noch ein UMIDIGI A9 Pro. Das ist aber jetzt hier nicht gemeint, das UMIDIGI A9. Das hat ein 6,53 Zoll Display und ein Helio G25 Prozessor von MediaTek und eine 5150 mAh Akku. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, warum tue ich denn sowas hier erwähnen? Normalerweise erwähne ich solche Midrange-Geräte gar nicht, ja, weil das Gerät kostet 99 Euro. Da könnt ihr gleich merken, dass das kein technisch hochwertiges Gerät ist. Und dann kommt es auch noch mit bis zu 3 GB Speicher und 64 GB Storage. Dann denkt er, was ist denn jetzt mit ihm los? Ja, nein, das ist einfach deswegen, weil dieses Gerät Android 11 bekommt und ein Thermometer, ein Infrarotthermometer eingebaut hat, mit dem ihr berührungsfrei Temperaturen auf Gegenständen, auch auf Menschen, messen könnt. Das ist eine interessante Sache. Nicht, dass jetzt das irgendwelche Vorteile hätte für gegen diese Flir-Kameras, die es gibt, zum Beispiel bei Ugitel gibt es einige Geräte mit einer FLIR-Kamera, also einer Infrarotkamera, die auch quasi im Dunkeln eben durch Temperaturunterschiede sehen kann und aufnehmen kann. Ja. Dort kann man sich nämlich auch die Temperaturen einblenden lassen. Ja. Sondern das hier ist halt wegen dem Preis. Ja. Also im Prinzip, wenn ich mir so ein Teil holen würde, dann würde ich mir das als Infrarotthermometer mit erweiterten Funktionen holen. Natürlich könnt ihr dort diese gemessenen Werte speichern. Ja, ihr könnt diese eben über die Android-Oberfläche teilen. Und zusätzlich eben noch viele andere Sachen machen. Und wenn ihr mal guckt, was ein gutes Infrarotthermometer so kostet, dann seht ihr, dass ihr mit den 99 Euro gar nicht mal so weit davon weg seid. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die man sich mal überlegen kann. Ja, so. Gar nicht so schlecht. Ich selbst würde natürlich das Ugitel zum Beispiel nehmen oder das Ulefone mit Infrarotkamera, weil ich da dasselbe machen kann, plus halt noch viel, viel mehr und haben noch zusätzlich ein richtiges Phone, aber die kosten ja auch zwischen 400 und 500 Euro. Also ist natürlich kein Vergleich zu dem Gerät hier. Okay. Dann gibt es noch eine Sache, da müsst ihr aufpassen, genau, wenn ihr ein Xiaomi Redmi Note 8 Pro habt, updatet es bitte nicht auf MIUI 12 momentan, erwartet noch etwas, denn die momentane Bildnummer V12.0.3.0, die macht euer Phone kaputt. Dann befindet sich das Gerät in einem sogenannten Bootloop und das war's. Okay, also bitte updatet es nicht, wartet bis eine neuere Version herauskommt, die eben diesen Bug hier behebt. Sehr, sehr ärgerlich, da hätten die ein bisschen aufpassen müssen, finde ich, aber auch bei diesen Geräten sind momentan auch sehr viele Versionen unterwegs natürlich und deswegen kann das leider auch passieren. Nur werden sie hoffentlich sich das hinter die Ohren schreiben für die nächste Version, denn das ist richtig, richtig nervig, wenn man sein Gerät updatet und danach hat man ein nicht mehr funktionsfähiges Gerät. Aua, aua. Das ist nicht gut. Vor allem nicht über die Feiertage. Übel wäre das. Übel, übel. Überhaupt habe ich mir angewöhnt, so vor speziellen Daten, ja, wo ich weiß, also das brauche ich unbedingt, unverzichtbar. Ja, zum Beispiel, ich fahre gerade irgendwo hin oder jetzt so Feiertage, Neujahr oder sowas. Ja, da werde ich keine Updates vom System machen, ja, weil ich jede Gefahr umgehen will. Wenn mir es nach Neujahr dann, wenn ich dann nach Neujahr vielleicht, was ich irgendwo hin einschicken muss, okay. Ja, aber vorher wäre es eine Katastrophe. Also, Neujahr ohne Smartphone. Warte mal. Panik! Okay. Das geht gar nicht. Tja. Dann sind wir auch durch mit den Themen. Ich guck mal, ob sich bei der Community was getan hat. Moment. Ah, schauen wir mal. Nein. Da ist nichts angekommen. Ja, kann ich auch verstehen. War ja Weihnachten, ne? Genau. Cool. Gut, dann gehen wir weiter zu der App der Woche. Und jetzt müsst ihr ganz stark sein. Ja, jetzt müsst ihr euch anschnallen auf eurem Schreibtischstuhl. Oder wenn ihr jetzt gerade im Auto hört, fahrt bitte rechts ran. Ja, denn die App der Woche ist eine. Steht ihr schon mit dem Auto? Ja, seid ihr rechts rangefahren? Alles klar, kann ich loslegen? Ja, okay. Aber wenn nicht, jetzt abbrechen. Ja, damit kann ich verkriegt. Die App der Woche ist eine Kinder-App. Ja, Pokémon Smile. Und man hört so viel von, wie man sich die Hände wäscht. Ja, so schöne Videos laufen da überall, im Fernsehen, YouTube, überall, ne? So wie man sich die Hände wäscht, 30 Sekunden und Daumen schrubben und so weiter. Aber vergesst nicht die Zähne. Ja? Und da macht man viel falsch. Und vor allem schwindelt man auch mal gern mit der Zeit. Ja, 2 Minuten vom Spiegel Zähneputzen kommt einem nämlich länger vor, als man denkt erstmal. Ja, das kommt einem wie eine Ewigkeit vor, wenn man so die Zahnpasta im Mund hat. Ja, also da gibt's Hilfe. Pokémon Smile. Ja, mit Hilfe von super süßen Pokémons, ich als Pokémon-Fan bin natürlich voll drauf aufgefahren gleich, ja, werdet ihr angeleitet, wie ihr Zähne putzen könnt. Und jetzt, ich habe gesagt Kinder-App. Und ihr dürft dürft ihr raten, wer die noch nutzt. Auch Erwachsene nutzen die. Zumindest jung gebliebene Erwachsene. In Japan der Burner, sage ich euch. Der Burner. Ja. Zähne putzen, Pokémon Smile. Ihr könnt das, oder ihr sollt das Smartphone hinstellen. Ja, Portrait-Modus. Und dann wird die Augmented Reality aktiviert. Ja. Und ihr könnt euch die Zähne putzen mit eingeblendeter, supersüße Pokémon-Mütze, die ihr dann aufhabt dabei. Ganz genau. Also Zähne putzen mit Pikachu-Mütze. Der Hammer. Und dann putzt ihr. Dann kriegt es eine Anzeige, die das Gerät erkennt, ob ihr richtig und lange genug putzt. Ja. Ihr könnt es auch umstellen, ja, wie lange ihr putzen wollt, standardmäßig. Und das, was auch empfohlen wurde von den Zahnärzten, sind 2 Minuten. Und damit könnt ihr dann loslegen. Und zur Belohnung, wenn ihr alles richtig gemacht habt, könnt ihr dann auch die Pokémon fangen und in euren Pokédex eintragen. Somit ist die Motivation natürlich riesengroß, jeden Abend die Zähne zu putzen oder jeden Morgen oder gleich 3-mal am Tag, weil ihr könntet immer wieder ein neues Pokémon fangen. Genial. Ja, so. Und natürlich kriegt ihr auch die Specials. Also ihr habt immer mehr Mützen zur Auswahl, die ihr dann anziehen könnt. Am Anfang könnt ihr auch einen Startcharakter auswählen. Da könnt ihr wählen zwischen Evoli, Pikachu, Glumanda und Bisasam. Ja. Und wie gesagt, dann gibt es weitere Pokémon zum Fangen und Freischalten durch Zähneputzen. Ja, ne? So. Okay, also jetzt, nein, das ist jetzt, jetzt hört endlich mal auf zu lachen, ja? Ruhe jetzt. Ja, es könnte jetzt gleich wieder weiterfahren. aber es ist wirklich super genial. Man kann dann auch, man kann sich auch fotografieren lassen dann, ja? Und, hat dann eben so Stickers, kriegt dann Sticker auch, mit denen man wiederum seine Fotos eben dekorieren kann und so weiter und so weiter. Richtig cool. Ich find's schön und eben für Pokémon-Fans die ultimative, die ultimative Motivation, um die Zähne zu putzen. Yay! Ja, und die App des Jahres, ja, das ist so eine undankbare Geschichte, weil die Apps, die natürlich gegen Ende des Jahres rausgekommen haben, die haben erfahrungsgemäß mehr Chancen, ja, App des Jahres zu werden, ja, weil ja da eben die Eindrücke noch relativ frisch sind. Vielleicht hat das dazu beigetragen, dass diese App der Woche wurde, App des Jahres wurde, so ein App der Woche. Oder vielleicht einfach, weil sie sau viel Spaß macht. Und zwar ist das Illusion Connect geworden. Das ist die App, die ich eigentlich seit dem Installieren so viel wie kaum eine andere App genutzt habe. Höchstens noch Pokémon Go wird mehr genutzt, aber das ist ja schon seit vielen, vielen Jahren nutze ich Pokémon Go und die könnte eigentlich jedes Jahr bei mir App des Jahres werden, wurde aber nur einmal App des Jahres, deswegen sinnlos. Deswegen muss ich eine andere gucken und das war dann Illusion Connect, weil das die App ist, die ich hier im Moment am meisten benutze, ja. Ich habe noch geschwankt, ob es vielleicht Fair Email werden soll, ja, weil das ist auch eine App, die benutze ich ja auch jeden Tag, aber Das ist eben wieder diese Undankbarkeit, ja, die sich da manifestiert. Ihr könnt es auch gerne so sehen, Fair Email als Anwendungs-App, ja, und Illusion Connect als Spiel eben. Aber allem drumherum, ja, muss ich sagen, ist eben bei mir Illusion Connect als die schönste App des Jahres bei mir in Erinnerung geblieben. Das macht einfach super viel Spaß. Wenn man natürlich auf Anime-Figuren steht, ja, dann ist es schön. Andere werden da vielleicht sagen, oh, schon wieder diese Anime-Zeichnungen, ja, ich will Marvel-Zeichnungen haben. Dann sage ich, okay, nein, also die App ist nichts für dich. Aber bei mir ist genau umgekehrt, Anime forever. Ja, so sieht's aus. Und ja, deswegen gab es für mich nur eine Chance. Illusion Connect, was ist das Ganze? So ein Sammel, Trainier und naja, strategisches Spiel. Ja. Man muss hier seine Charaktere erstmal bekommen. Ja. Die kann man sich teilweise verdienen, teilweise muss man sie sich als aus solchen Kisten eben zusammen craften. Ja, das ist leider ein bisschen auch der Knackpunkt bei dem Spiel. Wenn man einen Charakter haben will, dann muss man da schon sehr, sehr viel Glück haben, um den dann auch zu bekommen. Oder sehr, sehr viel Geld. Ja, je nachdem. Aber ansonsten kann man erstmal gut starten, damit sehr gut starten. Ich spiele ja jetzt schon eine geraume Zeit. Weil das Spiel so gut ist, muss ich sagen, habe ich zwar mittlerweile schon mal ein Pack gekauft, ja, waren insgesamt aber nicht mehr als 5 €. Und das ist noch einigermaßen okay. Normalerweise, sage ich ganz ehrlich, hole ich mir nie etwas bei solchen In-App-Games, weil mir das einfach das nicht wertig genug ist. Ja. Hier habe ich es halt mal gemacht, aber weil ich halt gerade in Weihnachten so in Spendierlaune war. Ne? So, aber was soll's, ich musste das halt mal testen und wollte halt mal hier das aufrüsten. Es hat auch gut geklappt. Und von daher, ja, ist ja in Ordnung. Zu keiner Zeit hat man bei einem Spiel das Gefühl, dass man gezwungen wird, jetzt hier irgendwas zu kaufen. Alles, was man hier bekommen kann, kann man auch ohne, dass man Geld ausgibt, bekommen. Natürlich auch teilweise sehr, sehr schwierig. Was das Spiel so gut macht, ist eben die super schöne Grafik der Charaktere und die absolute Starbesetzung bei den Synchronsprecherinnen. Ja, die Sprachausgabe ist japanisch, zum Glück. Es wird untertitelt und übersetzt, auch in Deutsch, in Englisch, ja, kein Problem. Aber die original japanischen Stimmen sind drin und ich bin da wirklich froh drum. Ai Kayano beispielsweise, ja, Saori Hayami, Natsuki Hanai, ich könnte hier die Maya Ushida beispielsweise. Also, das sind Synchronsprecherinnen, die aus Animes und aus vielen anderen Videospielen bekannt sind. Fans werden das auf jeden Fall wissen, wer diese Personen sind. Und ich habe auch jetzt gesehen, der Titelsong von diesem Spiel wurde von Suzuki Konomi gemacht, ja, die wo auch das Titellied zu wie heißt denn nochmal, die abgedrehte Rahmenverrückte, ach, ich weiß leider nicht, der Titel war sehr, sehr lange, deswegen weiß ich das jetzt nicht mehr. Miss Koizumi, Ramen, irgendwas. Ja, sau cool, jedenfalls das Anime. Hab mich kaputt gelacht davon. Und die hat auch den Titelsong von diesem Spiel gemacht. Also, es ist schon wirklich eine richtige Starbesetzung. Man glaubt es nicht. Da steckt richtig was dahinter. Also, vergleichbar wäre das so bei uns, wenn ihr die Stimmen von Bruce Willis oder sowas bekommt für das Videospiel. Da würden alle Kopf stehen. So ungefähr ist es dort mit diesen Anime- und Videogame-Stimmen. Ja, richtig cool. Die machen auch vieles wirklich, wo auch im TV läuft, auch Musik, Lieder und so weiter. Einige davon sind bekannte Stars in den Hitparaden in Japan. Also das ist richtig was. Das macht was her, wirklich. Da kann man nichts sagen. Ja, und das alles zusammen gibt eben ein richtig gutes Paket. Und man sieht jetzt wieder an Weihnachten, was die alles einfallen ließen mit den verschiedenen Weihnachtsdekos und Paketen und Chars, die es da gibt, ja. Und also man kann sich in diesem Spiel wirklich gut verlieren, ja. Man kann das den ganzen Tag zocken oder einfach nur innerhalb von 30 Minuten die wichtigsten Aufgaben am Tag machen und dann das Spiel beiseite legen und dann kommt man aber trotzdem sehr gut voran, ja. Und das ist eben genau das Schöne an solchen Games. Und dieses Spielprinzip ist nicht neu und das ist auch nicht das einzige Game, wo es so abläuft. Da gibt es sehr, sehr viele davon. Manche haben auch schon einen verdächtig ähnlichen Titel. Aber das ist halt ein relativ verbreitetes Spielprinzip. Und nicht umsonst, denn es ist einfach eine schöne Sache, auf dem Handy das so zu machen. Gut, also App des Jahres Illusion Connect. Eine App der Woche, Pokémon Smile. Ja, damit sind wir tatsächlich am Ende für diese Woche und für dieses Jahr vom Uncast. Ja, wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. In der Line-Community, dort könnt ihr alles loswerden. Link dazu und einige Links zu den Themen findet ihr in den Shownotes, in eurem Podcast-Player. Ist das irgendwo zu sehen? Dort klicken und schon seid ihr in der Line-Community. Ja, dann sag ich, habt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Habt viel Spaß. Bleibt gesund. Haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche und bis nächstes Jahr. Tschüss!